Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Danke. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ja. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Isabella. Ja, genau. Herzlich willkommen, Isabella. Was ist unser Thema heute? Ja, ich habe das Thema Spiritualität eigentlich gewählt. Ja. Spiritualität, ein sehr, sehr großes Thema. Ja, okay. Versuchen wir erstmal direkt einzugrenzen. Was ist so auf Anhieb der Aspekt, der dich daran interessiert? Oder wie bist du auf das Thema gekommen? Also ich bin in Schweden aufgewachsen und da ist gefühlt der Zugang zu spirituellen Themen ein bisschen einfacher. Herrscht viel mehr so Mystik in dem Land. Ja, das sieht man ja schon durch die Berge, durch die Wälder und so, ne? Dass man Zeit hat, rauszugehen ins Grüne. Und es gibt viele Märchen, Sagen und ja, ich bin damit groß geworden. Ja. Wenn ich darf, direkt ein paar Fragen. Genau. Wenn du sagst, es gibt eine Mystik im Land, nur dass ich mir das vorstellen kann, ist das auch sozusagen in der Bevölkerung präsent? Oder also, weil du sagst, es gibt so viele Berge und so, das ist ja sozusagen, wie sehr das Land dazu einlädt. Ja. Aber ist es dann auch in der Bevölkerung so, dass sozusagen mehr ein größeres Interesse an Spiritualität oder Mystik oder was auch immer? Auf jeden Fall. Also ich denke schon, das Land im Norden hat halt ganz andere Wurzeln. Dadurch, dass es jetzt viele, viele Jahre eigentlich in Ruhe gelassen wurde, sage ich mal so, nicht so viel verschiedene Völkerwanderungen durch das Land gegangen sind, sind viele Traditionen halt geblieben. Und du schneidest das. Bloß nicht. Ja, und es ist einfach, auch von der Mentalität her der Menschen darf man sehr viel sagen, was man möchte. Die Freiheit zu sagen, was man möchte, ist viel größer als hier. Viele in Deutschland haben Angst, irgendwas Falsches zu sagen. Die Fehlerkultur in Deutschland ist nicht so gut wie in Schweden. Da muss man wirklich, also da darf man sagen, was man will. Da kann aber auch jemand dann direkt sagen, so, nee, das finde ich jetzt nicht in Ordnung und so. Hier ist es eher so, die meisten trauen sich dann irgendwie lieber nicht den Mund aufzumachen, dass sie vielleicht abgestempelt werden. Ja, den Eindruck habe ich auch. Einer der Gründe, warum ich dieses Projekt hier durchführe, um sozusagen ein bisschen mehr Raum dafür zu schaffen, Austausch zu schaffen. Okay, das scheint dann in Schweden präsenter zu sein. Mystik, Märchen, okay. Also es ist wahrscheinlich nicht nur Märchen. Ich meine, in Deutschland gibt es ja auch viele bekannte Märchen, aber das steht natürlich dann in einem anderen Kontext. Ja, genau. Also ich gehe davon aus, dass diese Märchen oder Sagen oder Erzählungen dann auch anders eingebettet sind, dass die Leute einen anderen Bezug dazu haben. Genau. Heißt das, dass die Leute das... Aber nicht, dass sie das... Heißt das, dass sie das dann für bare Münze nehmen? Sind das Gotteserzählungen oder sind das andere Arten von Mythen? Oder was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Es geht viel um Tomtar und Troll, also Trolle, so, ne? Also, dass man wirklich, also diese Naturgeister. Ah, okay. Ja. Sind viele Naturgeister da unterwegs. Und ich glaube auch, dass die Bevölkerung damals, die mussten ja schon gegen harte Winter kämpfen und so. Lustig darüber in dieser Hitze. also, dass sie etwas brauchten, was ihnen Kraft gibt. Und zum Beispiel gab es Tomtar, woraus sich auch eigentlich auch der Nikolaus nachher entwickelt hat, also der Weihnachtsmann. Und Tomtar waren immer so kleine Geister, die auf dem Hof unterwegs waren, mitgeholfen haben, auch die Kühe zu füttern oder auch aufgepasst haben, dass es nicht anfängt zu brennen und so. Also das war, ich glaube, auch eher so ein Mindset-Ding, so ein mentales Stärken in einer gewissen Art. Okay. Ja, okay, dann kann ich mir ein bisschen mehr darunter vorstellen. Und das ist sozusagen ein Aspekt der Spiritualität oder des Mythischen, was da mehr präsent ist. Ist das denn, das klingt für mich jetzt eher mythisch als spirituell oder was ist der Bezug zur Spiritualität? Oder? Ja, ich denke, Spiritualität ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Sehr, sehr weiter. Da ist wirklich sehr, sehr viel drunter. Ja, das stimmt allerdings. Nur das Lustige ist, oder habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber dass es, wenn man das Wort Spiritualität heutzutage in den Mund nimmt, dass es eher so belächelt wird, dass man denkt, ach, das ist, fällt sofort in die Kategorie Esoterik und sofort, ach, da spinnt sich irgendjemand was zusammen. Was meinst du? Ja, also stimme ich auf jeden Fall zu. Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad ist, sehe ich, warum, weil es natürlich Überlappung gibt zwischen diesen beiden Schubladen, sag ich ja, mal. Ja, absolut. Also es gibt halt, viele Esoteriker reden viel von Spiritualität und andersrum, ja, naja, wir haben nicht wirklich eine hohe, in unserer Kultur zumindest, haben wir keine hohe Präsenz von Spiritualität außerhalb von esoterischen Kreisen. So, es gibt nicht, ich weiß nicht mal, selbst in unseren religiösen Traditionen, selbst im Christentum ist Spiritualität jetzt kein sehr präsenter Begriff sozusagen. Es ist natürlich verbunden, auch also wenn man mit Christen spricht oder bei den Pastoren oder sonst was, dann ist der Begriff natürlich eingebettet, aber irgendwie, wenn man über das Christentum spricht, spricht man nicht über Spiritualität. Ja. Und deswegen haben wir, glaube ich, wir haben Spiritualität fast nur in diesem New Age oder Esoterik, in diesem Esoterik-Kontext in unserer Gesellschaft präsent. Also nur ist wahrscheinlich übertrieben, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, ja. So ist es, genau. Und dabei sind wir alle spirituell. Das ist ja das Krasse. Im Grunde genommen tragen wir alle gewisse Fähigkeiten in uns, die uns als, also als Grundmensch schon so mitgegeben worden sind. Allerdings sind wir so abgelenkt worden durch unsere Umgebung, durch alles, ja, was wir uns quasi in unserem, unserer Gier nach Luxus quasi und schöne Dinge um uns herum gebaut haben. Das hält uns jetzt leider ein bisschen davon ab, zu erkennen, was wir für Kräfte in uns tragen, im Grunde genommen. Und das meine ich mit Spiritualität zum Beispiel. Ich kannte mal jemanden, ein männlicher, vor allem, man denkt ja auch manchmal so, oft Frauen sind eher spirituell, aber ich finde, das ist genau gleich. Aber zum Beispiel, sagen wir mal das kleine Beispiel, einfach nur jemand hat halt vielleicht Bauchweh oder so. Und dann kann diese Person einfach ihre Hand auf den Bauch legen und komischerweise geht es einem dann plötzlich besser. Ja, genau, das ist dann, und das ist dann das Interessante in unserem, ich sag mal, wissenschaftlich geprägten Weltbild, wo sind da die Grenzen? Was glaubt man und was nicht? Ich muss sagen, also ich persönlich, ich habe Interesse an Spiritualität und ich glaube, Spiritualität ist was Wichtiges für Menschen und etwas, was uns bis zu einem gewissen Grad verloren gegangen ist. Aber ich tue mich auch nicht immer leicht mit solchen Berichten, weil es halt, also einerseits, selbst wenn es Leute gibt, die solche Kräfte haben, scheint es mir offensichtlich zu sein, dass es auch sehr viele Leute gibt, die dann einfach behaupten könnten, sie haben die Kräfte und es reicht, es gibt viele psychische Mechanismen, die dazu führen könnten, dass Leute, solche Leute damit durchkommen. Das ist halt nicht immer unmittelbar überprüfbar oder unsere Psyche und unsere Kognition tut sehr viel für uns selber. Das heißt, wir können, also Placebo-Effekt und so weiter, kann halt auch leicht reingelegt werden. Ja. Also nicht böswillig in irgendeinem Sinne, sondern sozusagen von der eigenen Psyche ausgetrickst werden. Ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Allerdings das ist das Witzige, ne? Ja. Weil jetzt, ich merke, wenn du so reagierst, ist es so, man denkt sofort, da muss jemand Kräfte haben. Aber, ja, das kommt drauf an. Was du beschrieben hast, war, jemand legt dem anderen die Hand auf und danach geht's einem besser. Ja. Das ist das, was jetzt passiert. Das ist jetzt die Frage, was das genau heißt und was das alles impliziert. Ja, das ist nur, dass die meisten Leute das nicht wissen, dass wenn sie einfach nur ein bisschen mehr miteinander diese Menschlichkeit zeigen oder leben, dass sie spüren, dass sie einen Einfluss auf die anderen Menschen auch haben. Dass, wir trauen uns nicht, ja. Also vielleicht ist das eher so von mir so ein Impuls oder so ein Wunsch, dass wir uns mehr trauen würden, aufeinander zuzugehen, uns anzusprechen und zu fragen, wie geht's dir oder so. Und dann, also zum Beispiel diese Person, glaube ich, die dann die Hand auflegte, die ihr war gar nicht bewusst, dass diese Hand, dieses Handauflegen so gut getan hat. So, der muss jetzt nicht irgendwie Heilpraktiker in was auch immer sein. Krebs heilen. Ja, genau. Voll, eben um diese ganz leisen Töne. Okay, das heißt, es geht wirklich darum, es geht der Person danach besser sozusagen. Es war irgendwie eine bereichernde oder angenehme Erfahrung. Genau, dann komme ich direkt zu einer anderen Frage. Wie ist dann muss man sozusagen das, was du vorher gesagt hast, wahrscheinlich sehr vorsichtig sein, wie man es interpretiert. Wenn du sagst, die Leute haben Kräfte oder so etwas, was meint das? Also das ist eher so was Subtiles. Das ist dieser subtile Einfluss aufeinander. Oder? Das Witzige ist, dieser subtile Einfluss, darüber reden wir nie irgendwie so. Aber im Grunde genommen sind wir alle Schwingung. Ja? Das würde dir auch jeder Physiker unterschreiben. Dass, wenn wir alles runterbrechen auf die kleinste Ebene bei den Atomen und all sowas, dann sind wir alle, bestehen wir oder alles aus Schwingung. Ja? Und wenn das stimmt, dann bedeutet das ja auch, dass ich jetzt quasi Einfluss auf dich habe und du Einfluss auf mich haben kannst. Ja, beziehungsweise, also ich sehe das Potenzial davon. Es bedeutet das natürlich, boah, da gibt es dann unter Physikern recht unterschiedliche Ansichten. Also ich persönlich, ich habe Vorlesungen in Quantenphysik besucht und so weiter. Also ich finde das super und ich finde es mega interessant. Ja. Aber es ist auch, also gleichzeitig, es ist natürlich nicht offensichtlich so. Also es könnte ja sein, dass, also Materie ist ja ist Energie und Energie ist eine Form, oder ist Schwingung letztendlich, nichts anderes. Soweit, so klar. Aber natürlich scheint Materie auch irgendwie runterzubrechen und sich zu massiven Körpern in unserer Wahrnehmung oder in unserer Erfahrung der Welt zu formen. Das heißt, es ist nicht offensichtlich, dass ein Körper dann eine Art von Schwingung generieren könnte, die sozusagen einen anderen Körper dann über den Raum hinweg beeinflussen kann. Das kann sein, aber es ist nicht automatisch der Fall. Ja. Das kommt halt darauf an, was für Schwingungen hier im Spiel sind. Ob es jetzt rein Material, rein Energie ist oder es da irgendwas anderes gibt, was mit reinspielt. Aber ich sehe den Punkt, okay. Aber das heißt auch wieder... sorry, wolltest du... Nee, alles gut, ich schwitze nur ein bisschen. Es wird ein bisschen heiß in der Sonne. Ich warte auf die Sonne. Also, auf den Schatten, meine ich. Also, das kommt bestimmt noch. Okay, also aber das heißt, es geht um dieses so eine Verbundenheit, die zwischen allem besteht, was existiert sozusagen. Im Grunde genommen vielleicht einfach nur das Wort Menschlichkeit. Was macht einen Menschen aus? Ja. Okay. Und also ja, aber wobei es wahrscheinlich um was Breiteres geht als Menschen. Ne? Ja, also, genau. Es geht ja um alles, was existiert dann. Ja. Wenn alles Energie und Schwingung ist, dann fließt das ja alles mit ein. Aber okay. Mhm. Was? Große Frage. Was macht denn Menschlichkeit aus? Wir können ja mal versuchen, uns anzunähern. Oder? Ja, grobe, das finde ich, oh Gott, das ist echt eine harte Frage. Was macht Menschlichkeit aus? Also in diesem Sinne, in diesem Kontext. Ja, absolut. Ich denke, dass wir alle hier auf der Erde sind, um Dinge miteinander zu erschaffen. Und auf gar keinen Fall gegeneinander. Das ist so irgendwie so das Gegenteil von Menschlichkeit gegeneinander. Okay, das heißt, Menschlichkeit hat viel mit Gemeinschaft zu tun? Oder ja, sowas? Absolut. Genau, Gemeinschaft. Das hat was mit Respekt zu tun. Respekt gegenüber den anderen. Achtsamkeit, auch ganz, ganz viel Achtsamkeit. Was einfach zu sehen, auch Menschen aussprechen zu lassen. Also ist dir schon mal aufgefallen, dass wir heutzutage niemanden mehr aussprechen lassen? Irgendwie so viele Leute das nicht tun. Ich gebe mir Mühe. Ja, ne, ich auch. Ich muss das auch üben. Oh, ich bin erst vor ein paar Jahren dahinter gekommen. Ja, also ich kann mich auf jeden Fall auch reinfühlen, Leute zu unterbrechen, wenn man anfängt, schnell zu denken oder ein Thema mitreißt oder existiert. Aber andererseits, andersrum, wenn man Interesse an den Positionen anderer Leute hat, dann ist es recht simpel, Leute aussprechen zu lassen, wenn man halt wirklich hören möchte, was die andere Person sagt. Sehr schön, genau. Interesse daran. Weißt du, was ich denke ist, dass die Leute einfach manchmal sogar richtig Angst haben, die andere Meinung von anderen Menschen zu hören. So, und das ist dann, wenn man zuhört, dann selbstverständlich kommt der Gedanke, ich weiß genau, das will ich jetzt gleich erwidern. Ja, und sich dann so zusammenzureißen und trotzdem nicht dem Impuls nachzugeben, sondern wirklich zu versuchen, sich in eine andere Person hineinzuversetzen. Das ist die Königsdisziplin, finde ich. Ja, ich glaube auch. Ich würde zustimmen, dass Angst, doch, bis zu einem gewissen Grad schon Angst. Ich glaube, wir haben ein komisches Verhältnis zu unseren Meinungen teilweise entwickelt. Also ich habe das Gefühl, manchmal behandeln Leute ihre Meinungen wie ihre Körperteile. Dass quasi, dass man das Gefühl hat, wenn eine Meinung angegriffen wird, dann ist das so, wie wir jemand versucht, mich zu verletzen. Sozusagen. Das ist quasi, dass ein Teil von mir angegriffen wird und ich muss den jetzt verteidigen. Ich muss in Schutzhaltung gehen, ich muss mich schützen, den Teil von mir schützen und dafür sorgen, dass er nicht verletzt wird. Genau. Aber ich würde sagen, also bei Körperteilen kann ich das vollkommen nachvollziehen, aber ich glaube, Meinungen sind eigentlich was ganz anderes. Ich glaube, Meinungen sind ja eher, wenn man schon in Gleichnissen spricht, Meinungen sind eher wie Blätter. Also quasi, also du willst einen gesunden Fundus an Meinungen haben, du willst die Welt beschreiben können sozusagen, du willst ein Bild von der Welt haben, um dich in ihr orientieren zu können und mit ihr arbeiten zu können. Aber wenn eine bestimmte Meinung beispielsweise nicht zutrifft oder dir nicht weiterhilft oder sonst was, dann willst du dich eigentlich gerade nicht schützen. Und dann musst du dich eigentlich gerade freuen, wenn du mit jemandem in Kontakt kommst, der meinetwegen gute Argumente oder eine Perspektive hat, die diese Meinung mal testet oder angreift, im starken Ton gesprochen. Weil es eigentlich was ist, worauf man aus sein sollte. So, ich will darauf aufmerksam gemacht werden, wenn meine Meinung in irgendeiner Hinsicht Lücken haben oder problematisch sind. Absolut. Und ich denke, im Grunde genommen, wir Menschen sind auch sehr wankelmütig, um das mal so zu sagen. Das heißt, wir haben uns eine Meinung gemacht und sagen, das ist definitiv so. Jetzt reden wir aber vielleicht über das Thema und du sagst dann so ein paar Argumente und dann sage ich, du hast vollkommen recht. Du hast recht, ich finde das eher besser so. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich ändere jetzt meine Meinung. Und das ist genau dieser kleine Moment, vor dem die meisten Menschen Angst haben. Weil die denken, wenn ich jetzt meine Meinung ändere, oh mein Gott, dann ist ja alles, das hat was mit Ego zu tun. Dann ist ja alles, was ich gedacht habe, dann lag ich falsch. Und oh Gott, wie peinlich. Und nee, und dann bleibt man lieber bei seiner Meinung. Ja, ja, also einerseits peinlich oder auch man hat einfach schon emotional, man hängt dieser Meinung an. Vielleicht bedeutet sie einem was für Streit mit anderen Leuten, die Meinung ändert. Ja. Hat auch irgendwie bestimmte Handlungen vollführt, die nur funktionieren oder gut sind, wenn man diese Meinung hat. Und wenn man sie dann ändert, dann muss man zugeben, habe ich wohl einen Fehler gemacht. Das ist dann bequemer oder einfacher, das einfach nicht zu tun. Oder man ist auch einfach so gestrickt. Ich glaube, wenn du halt emotional ein sehr starkes Commitment hast, dann ist dieser Verteidigungsreflex automatisch. Das ist gar nicht unbedingt so eine Abwägungssache, sondern es ist halt was dann automatisch passiert. Also der liebe Eckhart Tolle, den ich absolut feiere, also kann ich auch nur jedem ans Herz legen, Eckhart Tolle, er spricht halt viel davon, das Ego, was wir in uns tragen. Also jetzt kommen wir zur Menschlichkeit. Ja. Für mich besteht Menschlichkeit halt aus Körper, Geist und Seele. Und für mich ist, also das ist, wozu ich gekommen bin, meine Erkenntnis, ist Geist, Gehirn, Denken, Logik, das Selbst. Wenn ich einen Satz mit ich anfange, ich bin so und so, dann ist das mein Ego, was redet. Weil klar, das macht ja auch Sinn, irgendwie ich, Ego, ja. Geist ist eher so mein wahres Selbst. Also Seele, Entschuldigung, genau. Das ist mein wahres Selbst, was innen drinne ist und unter allem eigentlich immer ist. Und das Ego ist so stark bei jedem von uns. So. Und das mag keine Niederlage. Ja, das will immer gewinnen und will immer Energie aus irgendwas gewinnen und so weiter und so fort. Und deshalb ist es so schwierig, einfach mal sich auf andere Menschen einzulassen, denke ich. Mhm, das heißt, dann ist diese Menschlichkeit in erster Linie in der Seele aufgehoben, oder? Absolut. Die Seele ist alles, was alles umfasst, sozusagen. Das, was wir atmen, sozusagen. Wir atmen ja die gleiche Luft. Ja. Also im Grunde genommen, einige sagen, das eklige Vorstellung. Aber es ist nun mal so, im Grunde genommen befinden wir uns hier alle so in dem gleichen Mutterleib, sag ich mal. Also. So, deshalb, und das ist das, was, also wenn wir aufhören zu atmen, dann sind wir bald nicht mehr am Leben sozusagen. Und das hat schon seinen Grund, dass wir alle irgendwie verbunden sind. Und diese Verbundenheit, meine ich, das ist die Seele. Okay, und das ist dann halt nicht nur, das ist nicht nur irgendwie ein Geisteshaltung, haha, weil wegen Geist. Genau, jetzt geht's los. Also es ist nicht nur eine Einstellungssache, eine Art, wie man über die Welt sozusagen nachdenkt, sondern es ist auf fundamentaler Ebene eine Realität. Ja. Und ist es dann auf, du hast schon gesagt, physikalisch, also es ist dieser Austausch, dieser Einfluss aufeinander, das ist sozusagen, das ist die Verbundenheit, die du meinst. Ja, genau. Also und dann natürlich auf menschlicher Ebene dann die Art, wie man mit anderen Leuten interagiert und so weiter, da äußert sich das dann. Da kann man dieser Verbundenheit Raum geben. Sozusagen. Genau. Ich glaube, das hat was mit einfach als unser Erlebnis als Mensch auf dieser Erde zu tun. Gut, ich gehe jetzt echt tief. Kein Problem. Sind ja auch nur wir beide, die reden. Hört ja keiner zu. sagen wir mal, wir sind tot. Keiner weiß, was dahinter ist und so. Und da wollen wir jetzt auch nicht diese Schublade aufmachen, ne? Weil die ist auch nochmal riesengroß. Aber sagen wir mal, wir sind tot und sagen wir mal, wir würden vielleicht dem Konzept glauben, dass man da vielleicht nur als Gedanke oder keine Ahnung, als irgendwas rumschwallert und dann ist man halt unendlich. So, meine Idee ist halt, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe oder dass der Geist sich irgendwann mal formt, was auch immer, wie auch immer, aber dann dieses Gefühl, dieser Wunsch danach, wieder in die duale Welt einzutreten, wieder Gefühle zu fühlen. Weil du kannst ja keine Gefühle fühlen, wenn du nicht schwarz kennst, also wenn du schwarz kennst, nicht schwarz kennst, dann weißt du nicht, was weiß ist. Und wenn du nicht weiß kennst, weißt du nicht, was schwarz ist. Und um in diese Dualität wieder reinzukommen. Das heißt, wir sind hier reingeboren worden, um Erfahrungen zu machen und genau diese Gefühle alle zu fühlen. Aber mit, wenn man im Laufe des Lebens einfach mal erkennt, so, ja, aber trotzdem bin ich nicht hier, um... Ah. Ist weg. Ja, okay. Nee, aber das ist... Ich habe mich gerade verrannt. Das soll auch sich eingestehen. Aber, ja, jetzt geht es mir, genau, um einfach vielleicht noch ein bisschen den roten Faden zu behalten. Ja, klar. Wir hatten jetzt Körper, Geist und Seele. Wir haben noch gar nicht über den Körper geredet. Und als gelernte Hypnose-Therapeutin bin ich halt, habe ich gemerkt, dass tatsächlich, und das finde ich, dieser Gedanke so schön, dass der Körper der allergrößte Teil unseres Unterbewusstseins ist. Da kommen wir wieder zu dem, was wir anfangs gesagt haben mit der Materie, so diese Schwingungen, die dann irgendwann mal zur Materie werden. Und deshalb, auch wenn der Körper mit uns spricht, dann ist das nicht einfach nur Zufall, sondern dass da irgendwas ist, was sich ja, auf der spirituellen oder geistigen Ebene halt plötzlich bemerkt. Mhm, okay. Ja, das heißt, auch diese drei Aspekte wären dann miteinander im Austausch oder im Wechsel. Ja, absolut. Und die müssen sein. Weil einer, wenn einer von den beiden fehlt, dann ist nichts da. Ja, okay. Dann schätze ich mal, ich habe ich habe immer, also das Thema Spiritualität beschäftigt mich recht viel, weil ich einerseits, ich sag mal, ich habe stark ausgeprägte wissenschaftliche Interessen. Also ich habe Physik nur im Nebenfach studiert, aber ich habe Physik studiert. Was hast du denn studiert? Physik im Nebenfach, aber nur. Also das heißt, ich habe ein Viertel des Physik-Bachelors gesehen. Also halt bis Quantentheorie und dann nicht mehr viel dann. Genau, also ich war schon immer stark naturwissenschaftlich interessiert. Und ich habe aber auch ein ausgebildetes Interesse für Spiritualität. Was mich immer wurmt oder beschäftigt, ist das Verhältnis, dass diese beiden Bereiche zueinander zu haben scheinen. Also ich sehe da immer zwei Perspektiven. Einerseits, also zumindest stark präsent im, ich mal, wissenschaftlichen Mindset oder Weltbild, scheint eine stark, ich sag mal, materialistische Interpretation der Welt zu sein, dass man halt, es gibt genau die Dinge, die wir gemessen haben bis jetzt, und dazu gehört viel von dem, worüber du jetzt gesprochen hast, nach Ansicht dieses zentralen Geistes nicht. Das heißt, da ist sozusagen einerseits, und das ist aber nicht etwas, natürlich selber wiederum nichts, was gemessen wurde, dass es das nicht gibt, sondern es ist halt es ist nichts, was sich bis jetzt in den Studien gezeigt hat, die Leute anerkennen. Und auf der anderen Seite, also das heißt, hier scheint mir eine stärkere Interpretation, also es scheint mehr verworfen zu werden, als bis jetzt gezeigt wurde, dass es das nicht gibt, sozusagen, oder es könnte zumindest sein, weil es eine Lücke im Schatz, oder im Erfahrungsschatz, im epistemischen Fundus gibt. Und auf der anderen Seite scheint mir aber auch, dass dass manchmal mich irritiert, aber manchmal auch die fehlende Wissenschaftlichkeit im spirituellen Fundus oder Kontext. Yep. Das ist das zwiespaltige Verhältnis, in dem ich da immer stehe. Ja, und ich glaube, da bist du, das sind der größte Teil der Menschheit, den das stört. Aber das ist so, weil wir in einer Zeit leben, wo der Geist halt absolut vorherrscht. Das heißt, wir legen mehr Gewicht auf Logik und Verständnis und so Wissen aneignen und so, anstatt auf Fühlen und auf andere Ebenen, also wie die eher halt in das Spirituelle gehen geht. Aber das Lustige ist, die Wissenschaft, die holt halt auf. Es gibt weil wir gewisse Dinge nicht messen können, weil wir kein Gerät dafür haben, noch nicht erfunden haben, sag ich mal so, bedeutet das nicht, dass das nicht existiert. Und das ist das Witzige. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass immer mehr von diesen Geräten irgendwann mal entwickelt werden irgendwann von Physikern oder so, um gewisse Dinge festzustellen. Und Also das sehe ich. Aber ich sehe auch wiederum die Gefahr, wenn es einen Bereich gibt, wo wir keine Geräte haben, um zu testen, dass da auch sehr viel mit in dem Fundus bei sein könnte, was die Leute eben nur fühlen, was es dann nicht wirklich gibt. Weißt du, wie ich das meine? Absolut. Ein Vorteil von wissenschaftlicher Expertise war halt, dass man dann irgendwann sagen konnte, okay, wir haben große Studien gemacht, das hier ist was heilt dich, das hier ist was, davon dachten die Leute, das heilt dich, aber eigentlich hat das mit was anderem zu tun. Oder wir wissen nicht, womit es zu tun hatte, aber hiermit nicht, wir haben es getestet. Das heißt, man kann sozusagen so ein bisschen aussieben, was einen vielleicht einfach in sozusagen subjektiver Erfahrung täuschen könnte, weil wir sind auf Mustererkennung geprägt und so weiter. Und das Potenzial besteht natürlich, wenn es einen Erfahrungsraum gibt, wo sozusagen unter Umständen reale Phänomene gibt, die aber nicht messbar sind, dann könnte es halt auch sein, dass Leute Phänomene dazu erfinden. Also sei es gewollt, bewusst oder einfach nur, sie hatten eine bestimmte Erfahrung und haben gedacht, guck mal, ich habe das gemacht und danach ist das passiert. Und das ist natürlich, das kann mal passieren, ne? Da kann man natürlich in der Erfahrung getauscht werden. Das heißt, mir scheint auch viel Potenzial zu sein, dass viel von dem, was dann in so einem Raum rumfliegt, auch falsch sein könnte oder sich nicht als korrekt erweisen könnte, wenn solche Instrumente dann irgendwann entwickelt werden. Genau, und jetzt kommen wir genau auf das Gebiet der Philosophie, wo alle großen Aristoteles und also irgendwann mal so geendet sind. Ne? So, gibt es etwas, was es nicht gibt? Ja? Existiert etwas vielleicht nicht, weil wir nicht wissen, dass es existiert? Das scheinen mir alles unterschiedliche Fragen zu sein. Also das weißt du gar nicht, ich schreibe gerade meinen Doktor in Philosophie. Also ja, okay. Insofern, das ist, machst du? Ja, ja. Das, oh, cool. Aber das heißt, ja genau, also natürlich nicht, also man muss natürlich sehr stark drauf sein, bloß weil man keine, man könnte halt falsche epistemische Standards anlegen, man könnte die Messlatte zu hoch, also das heißt zu hoch, falsch legen, dass man sagt, wir müssen das und das haben, bevor wir es glauben können und eigentlich ist diese Messlatte verfehlt oder sollte es gar nicht geben oder so etwas. Trotzdem kann es natürlich sein, dass es Dinge nicht gibt, nicht wahr? Also man könnte jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt gesagt hätte, der die Hand auflegt, heilt Krebs, wenn das die Behauptung wäre. Ja, das wäre toll. Das wäre super. Ja. Aber das könnte man sozusagen testen, weil wir wissen, was Krebs ist. Wir könnten die Person nehmen, die Hand auflegen lassen, Langzeitstudien machen und gucken, ob es passiert oder nicht. Ja. Und dann könnte es entweder passieren oder nicht. Und dann kommen wir in interessante Gebiete, weil selbst wenn es nicht passiert, ist es natürlich streng genommen, haben wir damit nicht bewiesen, dass Handauflegen nicht Krebs heilen kann, sondern wir haben bewiesen, dass diese Person durch Handauflegen anscheinend keinen Krebs heilt. Super, so? Toll zusammengefasst. Aber wir haben damit eben auch nicht bewiesen, dass Handauflegen Krebs heilen kann. Das ist nicht gerade plausibler geworden durch dieses Spiel. Genau, und das Ego, der Geist, will immer faktenlos überzeugt. Ja. Naja, aber ich meine, ja. Aber wenn ich Krebs habe, dann möchte ich ja auch gerne wissen, was den Krebs heilt. Nicht wahr? Absolut, absolut. Ich sehe es genauso. Und es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen. Also und ich denke, also was ich nur sagen kann, und ich habe nur wirklich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber was ich erlebt habe in meinen 48 Jahren, ist einfach nur, es kommt aus dem Menschen selber heraus. Also das meiste... Klar, wenn ich jetzt, wie gesagt, ich habe mir meinen Daumen gebrochen, dann gehe ich jetzt zum Orthopäden und zum Facharzt und der flickt mir das wieder zusammen. Ne? Den kann ich mir jetzt nicht gesund denken. Chirurgie mental, genau. So ist es. Mit der Seele dann doch schwer. Aber was ich in der Hand habe, im wahrsten Sinne des Wortes, ist meine Einstellung dazu. Sehe ich das jetzt an als eine Bestrafung? Gehe ich jetzt durch die Gegend und denke, oh, ich arme Sau, wieso musste mir das? Und gerade, und mir passiert ja immer sowas, diese Gedankengänge. Oder ich entscheide mich zu sagen, geil, jetzt bin ich erstmal krankgeschrieben, kann erstmal schön tief durchatmen. Das mache ich mit den nächsten zwei Wochen oder was auch immer. Ja, es gibt so viele schöne Dinge, die man machen kann. Also ich habe mich entschieden, es als Geschenk zu sehen, weil ich will verraten, tatsächlich, Geheimnis, darf keiner wissen, dass ich tatsächlich, bevor das hier passiert ist, einen Tag vorher gedacht habe, ich war sehr, sehr unzufrieden, und habe gedacht so, oh, was könnte man sich denn einfallen lassen, um sich krank schreiben zu lassen? Aus Spaß natürlich. Ja, ja, aber der Gedanke war da. Zack, ist das hier passiert? Ja. Ist das nicht verrückt? Ja, ja, genau, also ich, also die Geisteshaltung kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich sehe das eigentlich genauso. Also ich sehe auch, unabhängig davon, also ich glaube, diese Geisteshaltung ist sowieso von Vorteil, egal ob man meinetwegen an Schicksal glaubt oder irgendwas, oder an, also ob das Zufall war oder nicht, scheint mir halt so zu sein, wenn die Geisteshaltung ist, in dem, was einem passiert, was Positives oder die Chancen zu finden, dann ist es fast egal, ob es Schicksal gibt oder sowas, weil es gibt Chancen in fast allem, was einem passiert. Absolut. Das heißt, man kann eben dann diese Chancen wahrnehmen, allein dadurch, dass man auf diese Art auf die Welt schaut. Ob man jetzt, ja genau, also Das heißt, dieser Kern ist, glaube ich, das ist etwas extrem Positives. Das heißt, die Geisteshaltung an sich lohnt sich, glaube ich, hundertprozentig. Das ist das Wichtigste für uns, das Menschliche. Ja. Ich glaube, wenn wir das Beste aus unserer Menschlichkeit machen wollen, dann tun wir gut daran, wenn wir daran arbeiten, wie wir die Welt sehen. Weil jeder hat seine eigene Realität, jeder rennt in seiner eigenen Realität rum und deine sieht anders aus als meine. Du hast andere Erfahrungen gemacht als ich, du hast andere Ängste als ich. Und wenn man sich dessen nur bewusst ist, dass andere Dinge durchlebt haben und das respektiert und trotzdem gleichzeitig daran arbeitet, wie möchte ich meine Welt sehen, womit möchte ich meine Welt füllen, dann glaube ich, hat man das Beste aus seiner Menschlichkeit irgendwie gemacht. Ich weiß es nicht. Und bestimmt noch ein paar Faktoren dazu. Ja, nee, natürlich. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Sagen wir mal so. Genau. Können wir auf jeden Fall nicht bereuen. Ja, okay. Nur weil ich das sozusagen interessiert mich, würde noch deine Gedanken dazu interessieren, wie du das Verhältnis dann zwischen Spiritualität oder Wissenschaft siehst. Ob das ein Verhältnis, also... Ja, Wissenschaft einfach ganz offen. Ist... Also einfach im Sinne von, sind das zwei unterschiedliche, sozusagen einfach zwei unterschiedliche Aspekte der Realität? Sind die beiden in Konflikt? Sind die beiden in Einvernehmlichkeit? Ja. Wie? Alles, was passiert und alles, was bis jetzt hier passiert ist, hat seinen Grund. Das sollte so sein, weil wir Menschen müssen uns weiterentwickeln, weil wenn wir das nicht tun, ist es Stagnation und Stagnation ist tot. Stillstand ist tot. Das heißt, auch wenn es schlechte oder dumme Dinge sind, die wir machen oder wie wir uns weiterentwickeln, es ist eine Entwicklung und die muss stattfinden. Und deshalb Dinge zu verteufeln, klar, man kann sagen, das finde ich scheiße. Ja, klar, man hat mal ein bisschen Angst vor der künstlichen Intelligenz und all sowas. Aber das kannst du auch nicht aufhalten, weil das ist nun mal so unser Geist. Wir streben nach Entwicklung. Und deshalb Wissenschaft gepaart mit Spiritualität wäre das größte Glück. Das sträubt sich, oder ich weiß nicht, das kann ich nicht sagen, aber es wäre schön, wenn man noch mehr Spiritualität mit Wissenschaft paaren würde und sich noch mehr darauf fokussieren würde. Und ich glaube auch, zum Beispiel Menschen, die wirklich wissenschaftlich ausgebildet worden sind, wie zum Beispiel Ärzte oder so, in ihrem täglichen Leben kommen sie an Stellen auch ran, wo sie auch Sachen nicht richtig erklären können. Ne? Und das ist einfach eine Mischung. Und ich finde, die Mischung ist wunderbar. Mhm. Ja, ich glaube, das sehe ich dann ähnlich. Das scheint mir auch so ungefähr das Verhältnis zu sein, in dem ich das Ganze sehe. Schön. Das ist dann... Ja, dann haben wir einen großen Bogen gesponnen, um die Spiritualität rum, viele Aspekte berührt. Haben wir irgendeinen Aspekt ausgelassen, über den wir noch sprechen sollen? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben das eigentlich zum Ende gebracht, oder? Schön. Dann vielen Dank für die Diskussion. Ich danke dir. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.